快乐假期现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。 北京人民广播电台有线古典音乐广播，有线调频98.6兆赫。 聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道有线调频。 听众朋友，这里是北京音乐广播古典音乐有线频道，调频98.6兆赫的音乐节目。在今天的歌舞剧场中，继续为您播放德国作曲家瓦格纳的三幕歌剧《纽伦堡的民歌手》后半部分录音。纽伦堡的民歌手创作于1868年，作词作曲全部由瓦格纳本人完成。剧情大意是这样的，骑士瓦尔特爱上了金匠的女儿艾娃，金匠决定举办一个歌唱比赛，忘乎所以地取笑骑士的歌唱。深夜，艾娃与骑士私奔，被发觉之后，他们躲在了皮匠萨克斯的家中。朦胧之中，骑士梦得一曲，引吭高歌，皮匠为之记录。歌声被贝克梅塞尔偷听，于是他也想在第二天的比赛中演唱这首作品，但是在真正的比赛中，他却不敌骑士，最终败下阵来。于是骑士与艾娃获得了美满的婚姻。下面就请您欣赏1974年拜洛伊特瓦格纳音乐节实况演出的精彩录音，由里德布什、希尔特、索斯、考克斯、伯德等演唱，拜洛伊特节庆剧院乐团合唱团演唱演。 begeben in Herrenbeck Messers Quartier. Hier war's, als rief ihr mich eben. Er tut, als sähe er mich nicht. Ist er bös, wenn er nicht spricht? Wollt mir verzeihn, kann ein Wirr vollkommen sein. Kennt ihr die Liebe wie ich, dann vergibt ihr sicherlich. Sie ist so gut, so sanft für mich und legt mich auf an, so innerlich. Wenn ihr mich schlagt,Streichelt sie mich und lächelt dabei holdselig mich. Muss ich vergeben, bittet sie mich. Und wir sind alle liebelig. Nur gestern, weil der Junker versunken, ab dem Kamin nicht angekommen. Das schmerzte mich. Dein Kant, das lacht einer vollen Verstand und sagt mir und schrie voll.Da hieb ich in den Buckel voll. Sie trieb da was Großes drauf an. Auch hat's unsere Liebe verloren getan. Die Liebe hat mit ihm alles erklärt und zum Fest Blumen und Bänder beschert. Ach, Meister, sprech doch nur ein Wort. Johannes hat genannt, einen Weg ins Gewiss. nicht auf die Wurst ersuchen. Schönen Dank, mein Jung, behalt's für dich. Noch heut auf die Wiese begleitest du mich. Mit Blumen und Bändern putz dich ein. Sollst mein staatlicher Herold sein. Meister, ach Meister, ihr müsst wieder frei. Hättst wohl gern einen Meister im Haus. Ich mein, es sieht doch gestattlich aus. Wer weiß, von Zeit verplant. Es ist die Zeit. Dann wäre der Rat wohl auch nicht mein. Gewiss, es geht zu reden hin und wieder. Im Bettmesser, denk ich, sehe dir noch mehr. Es auch schon gedacht. Jetzt geh und stör mir den Dunkel nicht. Komm wieder, wenn du schön erriechst. So war ich noch nie, denn sonst war ich nicht. Kann mir gar nicht mehr denken, ein Schuster in deinem Laden, zieh deine schwarze Fahne. Wie bald auf Gassen und Straßen fängt der Mord an zu rasen. Mann, ein Geschenk von Kindern, die Damen, die Gott und wir. Und willst der Wahn besiegen, du musst es Frieden regnen, mit Kiemen, Hosen, Fressen, die Hose ist dran zu lösen. Gott weiß, wie das geschah. Schaden angelegt. Der Flieger war's, Johannes war. Ist nichts, Zauberspruch, die mir sie wendet. Wie wenn sie doch nach solchem Ruf, wenn ihr noch Hoffnung kennet. Ihr Hoffnung, was für mich immer, mit die sie noch in einem Haufen. Wer's nicht glaubt, kann eure Flucht so hindern, wenn ich selbst gleich verlaufe. Doch bitte ich, lass den Groll jetzt hoch. Ihr habt's mit mir, mein Männer, zu tun. Regiere sich und sich bequem. Lass man auch ihre Weise sehen. Wer Preise erkennt und Preise stellt, der will abhängen auf das Leben. Das hat ihnen bang gemacht, und das mit Recht. Denn wohlbedacht mit solchem Gift und Liebesfeuer, auf jemanden fängt das Abenteuer. Doch für liebselige Widerstand, man andere Wort und weise Pfand, die kenn ich nur auch. Seit dieser Nacht, es hat viel Lärm auf der Gasse gemacht. Wir lassen gut, wir kannten so, wir sind auch. Doch lasst ihm Ruh und folgt meinem Rache. Gut und gut, das zu einem Eis. Thank you. als gedürfter Mann will ich die Reden euch lehren, sollen wir sie mir neu erklären. Seht ihr die Stinte, viel auf Papier, ich schreib's euch auf, diktiert mir, ich vergende, bis ich kaum, erzählt ihr euren Worten Traum. Nur soll Wart auf sie, das verlorene Fall. So wär's nicht Traum, doch dichter Leid, sind Freunde bei, stehen sich bei. Wie fahr ich nach der Riegel an? Ihr stellt sich selbst und folgt ihr dann. Gedenkt des schönen Traums am Morgen. Fürs andere lasst Hansachs nur sorgen. Stollen, nun achtet wohl, dass ganz ein Gleicher ihm folgen soll. Warum ganz gleich? Damit man sieht, ihr wähltet euch gleich ein Weib zu Schlosset nicht den gleichen Tod, das macht den Meistern ein. Doch nimmt Hansachs die Lehr davon, im Letzten müsst es so sein. Nun stellt mir einen Abgesang. Was soll denn der? Ob euch gelang, ein rechtes Paar zu finden, das zeigt sich an den dem Stollen ähnlich, doch nicht gleich, an eigenen Reim und Tönen reich, dass man's recht stark und selbst nicht findet, das freut die Eltern an dem Kind. Und eurem Stollen gibt's den Schluss, dass nichts davon abfallen muss. Yeah. Wagen abgesang. Seht, wie der ganze Wagen lang. Nur mit der Melodie seid ihr ein wenig frei. Und sag ich nicht, dass das ein Fehler sei. Nur ist nicht leicht zu behalten. Und das ärgert unsere Alten. Jetzt richtet mir noch einen zweiten Paar, damit man merkt, welch der erste war. Auch weiß ich noch nicht, so gut ihr's gereimt, was ihr gedichtet, was ihr Oh! Zerschlagen und zerfrühen. das Tätschen leider mich auf Bühne, kann auch mein Leben was angegeben. Doch hab ich noch so davon, dass ich die Tage verlohn. Sie konnten auch zum Singen, denn kaum wie's mag gelingen, bin ich gespannt, auch wenn man kann. Einen argen Plan, glaubt, was ihr wollt, was ich getan. Gebt eure Eifersucht mal hin. Zu werden kommt mir nicht mit Sinn. Lob und Blut, ich kenne es besser. Was mit der Klein, Meister Weltmesser, was ich sonst im Sinn, geht euch nichts an. Doch glaubt, ob der Werbung sei mir im Fahr. Ihr senkt heut nicht. Nicht zur Welt. Kein Fernlied. Gewiss nicht, nein. Wenn ich aber drop ein Zeugnis hätte. Das Gedicht, wie ist es? Stecktet ihr's ein? Ist das eure Hand? Ja, weiß das. Ganz frisch noch die Schrift. Und die Tinte noch nass. Sehr wohl, war ein biblisches Lied. Er fehlte wohl, er kam auf Ried. Und wenn? Wie noch? Ihr fragt? Was noch? Dass ihr mit aller Biederkeit der Ärzte aller Spitzbuben seid. Mag sein, doch hab ich noch nie entwarnt, was ich auf fremden Tischen fand. Und dass man von euch auch nicht Übles denkt, behalt das Blatt, es sei euch geschenkt. Und dass man von euch auch nicht Übles denkt, behalt das Blatt, es sei euch geschenkt. Herrgott, Herrgott, ein Gedicht von Satz. Doch halt, du hast ein neuer Schad mir erwachs. Ihr habt wohl schon recht gut memoriert. Seid meinethalb noch nur unverirrt. Ihr lasst mir das Blatt, damit ihr kein Dien. Und mach ich Gebrauch, wie es euch beliebt. Und sing ich das Lied, wenn's nicht zu spät. Und wenn ich gefiel. Das wunderte mich sehr. Das seid ihr nun wieder zu bescheiden. Ein lieber Satz. Das will was bedeuten. Und sieh nur, wie mir's vergeht, wie's mit mir herrscht. Es ist doch mich schmerzen. Das Lied, das nach sich sang, mit langen Lust und Schmerzen. Es macht mir der Blöcke den Bann. Wie schaff ich mir nun zur Stelle ein neues Lied herzu? Ich kann das Zerschlagen des Hände, wie fühl ich heut dazu ruh. Werbung und ewig Leben, ob das der Gott beschied, muss ich doch gerade aufgeben, hab ich ein neues Lied. Ein Lied von euch, des bin ich gewiss, mit dem es sieht, geht Hindernis. Soll ich das heute haben, vergessen wie Gramen, sein Tristan aufs Rhein und das geht weit. Jetzt nur eine Falle mehr. Noch gestern war dir mein Feind. Wie gäb's das nach so großer Beschwer, wie es freundlich heut mit mir meint. Ich mach euch so in später Nacht, hat man mir so einen Feind gedacht. Seid ja lächelt, doch eine schwört, oh, und wie ihr das Lied auch hört, lasst nie ihr euch beikommen lasst, zu sagen, das Lied sei von euch verfasst. Das schwör ich, und der Lohn euch nie, nie mich zu rühmen. Das Lied sei von natürlich mir, ich bin geworden, jetzt braucht sich Bettmesser nicht mehr zu sorgen. Doch freu mich für's euch zu gewinnen und rat es euch in aller Güte, so gib mir recht, was Lied sein Vortrag ist nicht dein. Doch euch nie alles geriet und ihr den Tod erfreit. Guter Poet, doch was Ton und Weise betrifft, besteht, da tut es keiner vor. Drum spielst du nur frei das Ohr und mit Messer, keine Messer, kann auch auf euch gefasst, wenn ihr mich ruhig singen lasst. Doch nun memorieren schnell nach Haus, ohne Zeit zu verlieren, ist nicht das Haus. Mein Teurer, ich hab euch verkannt und den Abenteurer war ich verwandt. So einer fehlt uns bloß, mit dir wurden wir Meister, doch los. Doch mein Besinnen läuft mir von hinten, bin ich verwirrt, ganz verwirrt. Die Silben, die Reime, die Worte, die Verse, ich lieb wie am Leibe und lenk und ich herrsche. Ich muss fort, doch fallen frei. Ihr weißt, bin ich ins Leben lang das Reich. Merke, merke, merke, Hans, das Nürnberg, Schuss, kann ich blieben. Heute meins, war dein Raum, dass du ihn gestern nicht probiert. Dass ich dir helfe, gleich geschwind. So war die Stimme, wie es geht, wie ich gehe, zwingt mich zu stehen. Ja, die Stimme streckt den Fuß, der üblen Not ich wehren muss. Was ist mit dem?